some Oktoberfest news for 2020. Munich Oktoberfest 2020. Oktoberfest celebrations got underway Saturday in Munich with the traditional tapping of a keg and the cry, "Ortsapft is," it's tapped. But this year's festival is very non-traditional and highly regulated due to the coronavirus concerns. The official Oktoberfest has been cancelled, so there's no huge tents full of people or hundreds of stands selling food. Instead, 50 of the southern German city beer halls and other establishments are hosting their own smaller parties that follow guidelines on mask wearing, social distancing, and other restrictions. Former mayor Christian Ude got the party started hammering a tap into a 20-liter, 5-gallon keg, a tenth of the size of the Oktoberfest norm, at the Schillerbräu beer hall, while dressed in Bavarian lederhosen, leather pants, and wearing a protective mask. Meanwhile, police patrolled the regular festival grounds to make sure no spontaneous parties broke out. The loss of Oktoberfest is a huge hit for the Bavarian city, which saw 6.3 million guests flood in last year for the festival's 186th year. They were served 7.3 million liters, about 15.5 million pints of beer over 16 days and consumed 124 oxen, among other traditional foods. This year's toned-down celebrations run through October 4. And if you are missing Oktoberfest there or in other places, Florida is a place to be. And so we offer you information about Oktoberfest menus and Oktoberfest foods. And so we invite you to go to Bon Appetit in the entire month of October from the 1st to the 31st and have a special menu, a special Oktoberfest menu with a lot of interesting items. Bavarian Brotzeit, smoked rainbow trout, liverwurst spread, grilled bratwurst, schnitzel Wiener Art, roasted half duckling, warm apple strudel with vanilla bean sauce and whipped cream, and Tucha and Paulana beers and wines, a Beck's Riesling, and that is a Nahe wine from Germany. Amazing. So this is Bon Appetit in Dunedin at the Dunedin Plaza, and that's the only waterside restaurant in Dunedin, Florida. Then we have for you right now and in November, continuing the Jägerstüble in Largo, 1995 East Bay Drive, next to the German Deli, and both of those have wonderful Oktoberfest menus. They are closed during the month of October, so please check in back with them. If October wasn't long enough, check back with them on the 4th of November, and they will continue to offer Fridays and Saturdays, especially Schweinehaxen. So if you want a wonderful big pork shank, please call them for reservations, and you will find their information in our blog every week, or rather once a month, and so you can find which week it is. And then I have for you German Knödel, the German restaurant on Central Avenue in St. Petersburg, and that's 951 Central Avenue. And there you can also find Bavarian Schnitzel. You can find wonderful bratwurst, knockwurst, all kinds of wurst, and lovely French fries and salad, and a lovely little Napoleon as a dessert. So each of these restaurants have fantastic German food for you. Please look up these restaurants, please frequent them, and please let us know and let them know that you're coming from the German radio show. We would love to have you there, and we would love to run into you, because we'll be in Tampa Bay as well during Oktoberfest season. And we look forward to having you see and eat and partake in all things German. I'm Suzanne Nielsen, and we'll be giving you updates as we can. This was an AP article from Berlin, by the way. that we talked to you about in terms of Oktoberfest, and we wish you a Ortsapft is a very, very Prost, and have a good time in German restaurants in Tampa Bay, Florida, and elsewhere in the world. Tell us your Oktoberfest experiences. You can always write to us, and we would love to hear from you. 813-254-5088. Leave us a message. We'll be happy to take that. Take care. 1, 2, 3, Xufa. Happy Oktoberfest to you. Bye-bye now. Wöchentliche deutschsprachige Gottesdienste im Internet durch die Deutsche Funksendung. Unsere Sendung nimmt wieder eine alte Tradition auf. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an wöchentlichen Gottesdiensten in deutscher Sprache, die nun weltweit von deutschen Kirchen produziert und Ihnen allen Hilfe und Trost spenden möchte. Unsere Wahl versucht Ihnen, weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir Sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und Sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute geht es um einen kleinen Ausflug nach Palm Harbor, Florida, wo Sie schön am Wasser sitzen können, in einem Biergarten, in einem herrlichen, mit sehr vieler Bestuhlung, mit großen Tischen, aber mit voneinander distanzierten Tischen. Das heißt, Sie können mit Ihren Familienmitgliedern oder Freunden zusammensitzen und viel, viel frische Luft schnappen. Drinnen wird es auch wunderbar sauber sein, besonders die Luft, denn dort wird extra gefiltert und extra mit Ozon und UV gearbeitet. Das ist etwas ganz, ganz Neues. Wenn Sie andere Bierpubs kennen, da habe ich das noch nicht gesehen. Wer agiert dort? Franz Rothschadel, Braumeister seines Zeichens, macht sein Bier selbst und wird uns darüber viel zu sagen haben in unserem Interview heute in unserem Kulturspiegel. Und Franz kenne ich eigentlich schon sehr lange, schon seit er 2007 sein Pub eröffnet hat. Und er ist ursprünglich aus Wien, das heißt, er spricht gut Deutsch, und er war in Südamerika und jetzt auch in Nordamerika, wo er, wie gesagt, schon seit vielen Jahren sein Pub hat, und seit 2012, wie er mir sagt, ist es auch mit Biergarten, mit eigenem gebauten Biergarten, sodass in diesem Jahr besonders die frische Luft Ihnen allen gut tun wird und auch mit Live-Musik sogar noch ein Oktoberfest stattfinden kann am Ende des Oktobers 2020, nämlich am 24. Oktober samstags. Und wenn Sie zurückkommen, Bier gibt es dort immer und Spaß auch und Musik gibt es auch immer wieder. Wie kommt man dahin? Man findet über die Tampa Road dahin nach Palm Harbor, und zwar ist das 3438 East Lake Business. Das ist eigentlich, wenn Sie am Walmart vorbeifahren, wenn Sie aus der Richtung Tampa kommen, können Sie gleich rechts dann dieses East Lake Business sehen, bevor Sie dann zum Publix kommen. Diese Geschäfte sind immer ein bisschen anders konstelliert. Einige Jahre lang war es mal umgekehrt. Aber wenn Sie nach rechts reinfahren, bevor Sie zum McDonald's kommen, fahren Sie rechts rein und parken, denn dort ist das Lagerhaus, die Vorderfront und die hintere, der hintere Teil mit dem schönen Biergarten draußen. Der liegt direkt am Wasser. Also freuen Sie sich darauf und auch auf gutes Essen, denn das habe ich dort auch sehr genossen. Und da gibt es also ein Jägerschnitzel, das für mich besonders, die ich kein Brot so gerne mag, beziehungsweise es mag mich nicht, freue ich mich auch über ein Schnitzel Natur. Gibt es alles Mögliche und es gibt 5 bis 10 verschiedene Sorten Schnitzel und jede Menge Bratwürste und alles selbst gemacht und wirklich also sehr, sehr lecker. Und Bier gebraut wird im Hause. Also das und da viele, viele Sorten können Sie dort probieren. Und mehr als 2 Bier von dem ganz starken wird abgeraten. Also seien Sie vorsichtig, nehmen Sie lieber mit was nach Hause oder trinken Sie es nur in kleinen Mengen und kommen Sie immer mal wieder. Morgens, also montags bis mittwochs geht's nachmittags erst los, aber wenn Sie dann an den anderen Tagen kommen, dann geht es schon um 11.30 Uhr los. Das ist von Donnerstag bis Sonntag und abends geht es bis um 10 Uhr abends geht es da an Samstagen und an Mittwochen. Also Sie können jederzeit dorthin und es ist eine sehr, sehr nette Atmosphäre und Sie können sich davon natürlich selbst überzeugen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei unserer Sendung und werde mich am Ende nochmal verabschieden bei Ihnen. Und jetzt sage ich Hallo, Franz Rothschadl, und wir werden uns jetzt mit ihm unterhalten. So, und wir sitzen im Kulturspiegel mit Franz Rothschadl. Und du hast einen ganz fantastischen Beruf, den jetzt im Moment jeder sehr schätzt. Was ist das? Ja, ich bin Braumeister und habe eine Gasthausbrauerei. Und die Hauptarbeit als Braumeister ist eigentlich der Restaurantteil des Geschäftes, weil das muss super klappen und da muss man dahinter sein. Aber man sagt, dass man in Brauereien immer am besten isst. Also das weiß ich von Deutschland her und wir sitzen hier in Florida, muss man sagen. Ja. Und es ist mal wieder ein Gewitter, was sehr witzig ist. Also eigentlich ist die Zeit schon vorbei. Jetzt in Deutschland ist so Oktoberfest gewesen und also ein kleines dieses Jahr 2020. Aber 2020, genau. Aber es ist witzig, wenn man überlegt, dass man hier eigentlich noch weit länger beim Bier draußen im Biergarten sitzen kann. Das ist natürlich hier, gerade jetzt mit dem Virus, ein Vorteil, ja, weil wir fast das ganze Jahr hier draußen sein können. Und ich habe einen schönen Biergarten. Noch gar nicht so lange. Also der ist, wie viele Jahre hast du denn? Also angefangen hast du 2007. Sieben. Und den Biergarten habe ich fertiggestellt 2012. Na, immerhin. Ja. Also, da waren das viele Jahre drinnen, aber hier hast du die schöne Brauerei. Ja. Das ist eine Mini-Brauerei, also es ist eine kleinere Kessel. Gell? Also man erwartet bei einer Brauerei immer solche... Ja, ja, ich kann aber trotzdem 10 Fässer Bier kann ich rausgängen aus einem Brau. Also es ist kein Exportartikel, es ist ein Trinkier. Ja. Trinkier, ja. Genau. Und ich habe eigentlich gesehen, dass die Kombination Essen und Bier hat dazu geführt, dass wir immer mehr deutsches und österreichisches Essen gemacht haben. Ja. Unsere eigenen Würste. Es ist auch eine gute Grundlage. Eine gute Grundlage und dazu kommt, dass keine Konkurrenz das hat. Ja, gutes, also und vor allem auch das europäische Essen dazu. Was eigentlich viele Leute kennen das Oktoberfest und kennen München und kennen einfach diese Art von Essen auch dazu. Also die schätzen das besonders. Jetzt kommst du aus der Tradition der Brauerei. Gell? Ja. Wie bist du dazu gekommen? Bist du mit dem Bier aufgewachsen? Oder? Schon aufgewachsen, aber... Aber du kommst aus Österreich. Aus Österreich und die Familie meiner Mutter hat seit 1640 in was jetzt die Tschechische Republik ist gebraut und die sind aber dann 1912 nach Wien gezogen, noch vor dem Ersten Weltkrieg. Aha. Und ich bin sozusagen der Wiederbeleber. Ich habe von meiner Urgroßmutter noch ein Rezept, was sie mitgehabt hat, handgeschrieben, bekommen. Ja. Aber gekannt hast du sie nicht mehr. Also oh ja. Ja, doch. Ja, doch. Die Urgroßmutter ist ja draußen. Ja. Und was hat die denn, was hat die dir auf den Weg gegeben, außer dem Rezept? Wenn man so einen Menschen noch kennt, das muss ja toll sein. Ja, wie ich klein war, habe ich das nicht ganz so gesehen. Nachdem sie gestorben war, dann habe ich eigentlich, wenn ich älter geworden bin, habe ich mehr und mehr das geschätzt und da hat es mir leid getan, dass ich nicht viel noch mehr gefragt habe und herausgeholt habe. Ja, das ist oft so, nicht? Und wenn die Eltern auch nicht in dem Geschäft waren, wahrscheinlich, dann hat man selber da auch nicht so die, da fehlt der Sprung drüber. Ja, ja, und mein Vater, der war ja, ich war ja, wie ich geboren wurde, war er schon 56. Ja. Er hat aber gelebt bis 99. Wow. Und vom Vater habe ich viel mitbekommen. Der war im Kühlanlagengeschäft. Aha. Und Wein. Aha. Und da habe ich viel mitbekommen, auch von der Zeit, wie es war. Mein Vater war zu jung für den Ersten Weltkrieg. Ja. Und ein bisschen zu alt für den Zweiten. Aha. Und war dann in Kühlanlagen und war kriegswichtige Versorgung. Also ja, interessant. So, und da habe ich viel mitgekriegt, wie es so wirklich war damals, nicht? Wie die Leute vorsichtig waren vor ihren eigenen Kindern, weil die eigenen Kinder oft die Eltern angeschwärzt haben. Ja, naja, das passiert auch. Aber ich meine, im Brauereigeschäft und solchen Dingen, das war eigentlich immer lebensnotwendig. Ja, ja, ja. Ja. Das haben die Feinde und die Freunde geschätzt, glaube ich, nehme ich mal an. Und jetzt bist du also mit diesem Wissen, hast du da eine Ausbildung noch zwischendurch gemacht? Also nicht direkt den deutschen Braumeister, aber Mikrobiologie ist meine Basis und das ist praktisch Hefe ziehen und Hefe kultivieren. Und das hast du wo gemacht? Das in Graz. In Graz. Aber du warst zwischendurch, habe ich gehört, dass du auch in Südamerika warst. Ja, das war ich schon als geschulter Brauer. Aha. In den 90er Jahren, so, das war von 1993 bis 96. Und wie entschließt man sich dazu? War das jetzt ein Freund von mir und der damals Hauptaktionär der Otterkringer Brauerei in Wien war und ein Partner, die wollten ein Projekt machen, ein Exportförderungsprojekt und haben eine Brauerei in Paraguay gemacht und haben mich geheuert, das zu starten vom Bau bis zum Anlaufen. Und da habe ich können meine Fühler ausstrecken, ein bisschen über das normale deutsche Bier hinauszugehen, sondern kreativ zu werden, weil da war ich allein und konnte das alles verwirklichen. Was hast du da gemacht? Hast du mir, ich meine, man will ja mit dem Reinheitsgebot in Europa, ist es ja, also da kann man nicht so viel experimentieren. So, gib dir ein Beispiel. Zum Beispiel in der Schule, in der Schulung, du lernst, dass also das Hefeweizen, hauptsächlich der Geschmack vom Hefeweizen kommt von der speziellen Hefe. Ja. Dieser Bananengeruch und Geschmack. Und nicht vom Weizen. Und da habe ich mir gedacht, das werde ich jetzt ausprobieren und habe ein Vollmondbier, La Luna Plena, gebraut, wo ich ein Hefeweizen gebraut habe, aber mit Lagerhefe fermentiert. Das hat, glaube ich, noch nie jemand gemacht, aber ich habe es einfach umprobiert und es hat wirklich komplett mehr wie ein Lager geschmeckt. Also so diese Versuche, die ich dann hier in Amerika konnte richtig also kreativ sein, weil in Deutschland wirst du gesteinigt, wenn du das hinausgehst. Ja. Naja, nicht mehr jetzt, aber ich glaube, es wird auch in Deutschland ein bisschen geschummelt hier und da. Ja, sagt keiner, aber beim Wein auf jeden Fall und beim Bier, das ist die Frage. Aber in Amerika gibt es eben diese Art von Reglements nicht und in Südamerika wahrscheinlich überhaupt nicht. Nein. Aber ich halte mich im Prinzip ans Reinheitsgebot, das heißt, ich mache ein Fruchtbier und das ist gegen das Reinheitsgebot, aber ich verwende echte Früchte. Und nicht Chemikalien. Da mache ich ein Wildberry Lambic mit 12% Alkohol, Basis auf einem belgischen Fruchtbier mit Himbeeren, Schwarzbeeren, also Blaubeeren, sagt ihr, und Brombeeren. Schön. Ich kenne das als Wein, wo man ganz schnell betrogen wird. Ja, man wird. Ja. Das mag sein. Geht das mit Bier dann der Alkoholkontent? Ist der Alkoholinhalt auch dann größer? Ja. Bei solchen Fruchtbieren? Weil der Fruchtzucker dann auch vergoren wird. Ja. Und dann verwende ich noch ein unraffiniertes Florida Cane Juice. Aha. Das gibt auch noch einen eigenen Geschmack. Ja. Und der Zucker wird vergoren, aber der Geschmack bleibt über. Und deswegen geht der Alkoholgehalt hinauf. Also das, und gibt es da eine Obergrenze oder sagst du deinen Kunden hier, seid bitte vorsichtig, wenn ihr... Ja, limit yourself to two. Ja, weil das ist immer so eine Sache. In Amerika erwartet keiner das von dir. Und wenn die hier Fuß reinsetzen bei dir, dann wissen sie, aha... Sie werden gewarnt auf der Karte. Ich habe zum Beispiel das drittstärkste Bier der Welt. Das heißt 44 Magnum 44. Das ist hier ein Kaliber für einen Revolver, aber hat damit nichts zu tun. Und, dieses 44 Magnum ist 44 Proof, das heißt 22% Alkohol. Und das stärkste Bier der Welt, zweitstärkste, echt gebraut, nicht rausgefroren, das Wasser, über Samuel Adams, Utopia und Millennium zur Jahrtausendwende. Und das ist eine spezielle Hefe, die bis 25% vergärt. Aber es ist schwierig und es dauert lang. Mein Magnum, und du wirst einen kleinen Schluck kosten dann, dauert genau wie ein Baby, 9 Monate. Ununterbrochen behandeln, nachfüttern und so weiter. Oh wow. Und das, ich meine, wenn du so einen Kessel dann bedienst, oder wo wird das dann? Ich habe dann hinten einen Gärraum in einem Container. Genau. Also das ist ja auch ich habe eine Sektkellerei besucht, das ist auch immer so die Sache mit dem Abklopfen und was es da alles gibt. Also der Brauvorgang ist für Leute faszinierend. Wenn man jetzt bei dir hinkommt, dann kriegt man gut zu essen, man kriegt gut zu trinken. Gibt es da eine spezielle Bierkarte? Das heißt, du hast immer mal wieder andere Sorten? Ja. Jetzt durch den Virus habe ich weniger Biere, weil einfach das Geschäft momentan etwas langsamer ist. Ja, da kannst du aber schön mit deinem anderen, mit dem langen Bier, kannst du es bedienen. Da freuen wir uns. Und das ist wie ein Rumtopf. Ja, der schmeckt fast wie ein Portwein. Ah ja. Es ist zum Sippen, nicht zum Trinken, sondern richtig ein wie ein Port nach dem Essen und so weiter. Also das finde ich ganz herrlich und wunderschön. Wenn jetzt jemand kommt, fragen die dich auch, wie du Bier gebraut hast? Bist du da gefragt? Das war früher mehr als jetzt, weil jetzt durch die Craft-Bier-Welle sind jetzt viel mehr Leute, die sich auskennen. Also vorher habe ich geschaut, was ist das? Und heute wissen die Leute und sind natürlich interessiert. Also durch Glas könnte das jetzt sehen. Und ich zeige es auch Leuten, aber heute ist es so, dass man mit vielen Leuten spricht und die wissen, was du erzählst. Ja. Nicht? Also das ist fachsimpel. Ich habe neulich mal mit einem Imker gesprochen und da kamen immer wieder Leute mit irgendwelchen Fragen und da habe ich viel über Blattläuse gelernt, ist auch sehr interessant. Ja. Ja, die haben auch was zu tun mit dem Honig. Aber wie ist es bei dir, was für Fragen kommen denn dann bei? Also wenn jetzt der Einzelne, wie jetzt ungefähr weiß, wie gebraut wird, der braut in seinem Keller oder in Florida keine Keller, also irgendwo in der Garage. Und wie ist es denn jetzt hier mit dir? Was wird gefragt, was wollen das, die wissen? Das meiste ist technisch, weil ich braue nach deutschen Regeln und auch mit einem deutschen Equipment. Okay. Das heißt, Hier wird das Bier richtig gebraut, während die englische Art es mehr wie einen Tee machen. Das heißt, Heißwasser wird über das Malz gekippt und dann wird es ausgelaugt wie Tee. Während ich mit Temperaturstufen braue und dadurch verschiedene Enzyme bei verschiedenen Temperaturen verschiedene Zucker erzeugen. Und da kann man das Bier steuern. Ist es mehr trocken und hoch im Alkohol oder mehr vollmundig malzig mit weniger Alkohol? Und misst du das oder probierst du das? Wird das also speziell? Beides. Geht das über die Zunge oder geht das über... Beides. Ich habe eine gute Zunge, ja. Aber die kann auch sich irren, ja. Je nachdem, ob man was gegessen hat. Ja, ja, ja. Also es wird immer gemessen. Ah ja, interessant. Also das ist im Grunde eine Wissenschaft. Es gibt ja auch so eine Küche, die auch aus dem Reagenzglas kommt, yeah. Heutzutage. Es wird sehr viel Spezielles gemacht. Und ganz wichtig ist, mein Bier ist natürlich vergoren, karbonisiert durch die Hefe und nicht künstlich karbonisiert. Die meisten Biere, die in Amerika erzeugt werden, leider, da wird das CO2 blubbert auf. Und nachher am Schluss wird technisches CO2 hineingeimpft. Ja. Das ist ein absolutes, für mich ein, ja, weil das natürliche Produkt wird in die Atmosphäre gelassen mit allen Geruchstoffen mit und dann wird technisches erzeugtes CO2 eingeimpft. Schnell. Ja. Und viele Leute wissen es gar nicht hier, dass es eigentlich einfach geht, indem man den Tank durch die eigene Hefe unter Druck setzt. Ja. Also solche speziellen Sachen sind Fachsimpeln mit Leuten, ja. die sagen, oh, aha. Weil wenn du anfängst, ja, because wenn du hier beginnst, dann ist das normal, dass... Naja, da gibt es bestimmte Rezepte für den Burris und Dummies. Also irgendwie etwas, was jeder dann lernen könnte, kann. Ist ja mit Backen so. Es ist mit allem, was man macht, man muss es erst lernen. Und wie ist es mit dem Essen dazu? Das Essen ist ein Schnitzel, viele Schnitzel? Viele Schnitzel, banierte, unbanierte, böhmische. Österreichische Jägerschnitzel ist nicht paniert. Ein böhmisches Schnitzel. Das ist hier auf der Speiskarte. Wenn's da steht, ein böhmisches Schnitzel. Ja. Bacon, Onions und ein Touch of Paprika. Also das Böhmische ist der Paprika. Ja. Ja, okay. Und sind das alles panierte Schnitzel? Oder? Nein, das ist also zum Beispiel das Jägerschnitzel. Die meisten Leute wollen das Deutsche. Das ist ein paniertes Wiener Schnitzel mit der Jägersoße. Ja, meistens. Aber das österreichische Jägerschnitzel ist unbaniert. Das ist ein Schnitzel Natur. Das Natur mit so. den Kräutern. Also und das hat die Gegend, hat was mit der Gegend zu tun, wo das herkommt. Genau. Und das und den, was haben wir hier noch? Ein schönes, ein Hühnerwiener. Ja. Also ein Schnitzel, ein flachgeklopftes Huhn. Ja, genau. Hühnerbrust. Und dann haben wir einen Doppelwiener. Ja, also doppelt das ist dann nicht für dich? Nein, ich selber esse glutenfrei, aber ich habe auch schon schöne Schnitzel. Aber Pariser Schnitzel wäre für dich. Siehst du. Also und für jeden gibt es was anderes mit Breadcrumbs, also no Breadcrumbs, mit Breadcrumbs. Also man kann das alles hier gut lesen. Und du machst auch Käsespätzle, wie ich sehe. Und schön englisch geschrieben, Spatzel, damit die Amerikaner das auch lesen können. Genau. Das ist sehr schön. Und die Spätzle macht ihr auch selber? Ja, alles im Haus, ja. Ja. Und unsere Würste, zum Beispiel, wir nehmen, unsere Schnitzel sind komplett mager, weil wir schneiden alles weg. Ja. Und das verwenden wir dann für die Erzeugung von unseren eigenen Würsten. Ah ja, also das ist ja eine ganze eigene, wie soll ich sagen, also Würste machen, ist ja auch schon mal eine, du brauchst ja einen ganzen Raum für, also ich meine, das ist ja eine separate... Wir tun das so ungefähr einmal im Monat, machen wir dann eine Batch Würste, haben die Zutaten eingefroren, das heißt, wir verwerten das ganze Fleisch, was nicht für Schnitzel gut genug ist, wird dann zu Fett, wird durch den Fleischwolf gedreht und... Ja. Und wie viele Leute helfen da? Ich meine, das ist ja auch ein Wahnsinn. Zwei Leute. Zwei Leute. Ja, einer, das ganze Ding Fleisch, das kann man allein machen, aber die Würste stopfen braucht man, einer dreht an der Presse und der andere. So muss die abbinden. Ja, ja. Damit die klein bleiben und nicht ganz klein sind. Das stimmt. Also das ist sehr schön. Und hast du jetzt noch Träume? Ich meine, du hast jetzt dieses Lokal führst du seit 2007. Das ist ein Wahnsinn an Zeitraum. Ja, ja. Also 13 Jahre jetzt. In Amerika ist das lang. Das ist sehr lang für Amerika. Ja, ja. Hat sich gut eingespielt? Was würdest du sagen, wo du sehr glücklich drüber bist? Ich meine, dieser Biergarten, das ist fantastisch. Da sitzt du am Wasser. Das ist also, schöner finde ich, gibt es hier gar nichts. Also, wenn man, vor allem, wenn man das von vorne sieht, so ein Lokal, dann ist es immer so, dass man nicht das weiß. Ja. Da muss man erst hinfinden. Und er ist Natur. In Deutschland werden Kieselsteine im Biergarten, hier sind es Muscheln. Ah, ja, ja, das stimmt. Das ist sehr, sehr floridian. Ja, ja. Und auch Blätter. Ja, ja, ja. Aber schöne große Schirme und wirklich, also man kann lange draus sitzen. Das ist fantastisch, ja. Und ist das jetzt was ist das für Wasser draußen? Ist das Sandstrand? Das ist Süßwasser. Ah, das ist Süßwasser. Ja, okay. Das sind diese kleinen Teiche für die Community, wo eins in den anderen läuft. Und wir haben sogar jetzt wieder einen Hausalligator, den nennen wir Butzi. Und der ist der so. Der kommt nicht ins Haus, nein. Nein, nein, aber der liegt dann immer am Strand hier dort. Und solange er so klein ist. Ja, also darf nicht füttern, sagt man. Nein, er darf ihn nicht füttern. Keine Wurst und kein Nix. Die hört sich an wie Glucksen, wie Frösche. Ja. Da muss man ein bisschen, wenn man am Golfkurs sitzt und da ist der Glucks, dann ist das nicht immer ein Frosch. Ja. Das muss man wissen, wer hier in Florida ist. Und ich habe mal jemand gerade gefragt, ich habe gesagt, es gibt auch Krokodile in Florida. Aber es gibt nur ein paar. Also ja, und ganz im Süden eigentlich. Ja, ich habe gesagt, die kommen eigentlich immer nur als Schuhe und Handtaschen. Also ja. Ich weiß nicht so recht, ich habe noch keinen gesehen, der hier da also rumläuft. Aber also alle da schon gibt's. Ich habe gesehen, welche in den Everglades. Ah ja, da waren wir du bist mal. Da nicht so rumgereist. Ja. Und wie bist du jetzt auf Tampa Bay gekommen? War das jetzt Zufall oder? Über Freunde und Verwandte. Mein Cousin in Cleveland hat hier Freunde und so. Und dann haben wir hier in den 90er Jahren Fuß gefasst. Aha. Ja, also das jetzt da hast du alle möglichen Aufgaben neben der Brauerei auch noch übernommen, ein Enkelkind großziehen und all diese Dinge. Ja, also ja. Das ist einfach, du bist ja jetzt also auch Familienvater wieder sozusagen. Ja, ja. Und das ist eigentlich eine sechsjährige Sophie. Ein Wahnsinn, Sophie, die gut Deutsch kann. Das ist sehr, also Österreich wird sie lernen, gell? Österreichisch. Ja. Weil deine Mutter ja hier immer noch ist auch. Ja. Und das ist ja wunderbar, dass man die noch hat. Und was sagt denn die zur Brauerei? Ich habe sie irgendwann mal kennengelernt, wie ihr gerade auch wart. Ja, ja. Schon lange her. Ja, sie kommt zu Festen, kommt sie her. Sie war die ursprüngliche, die viele Rezepte sind von ihr. Ja. Und was macht sie für Feste? Ihr habt ja immer mal Feste oder jetzt ist natürlich schlecht in der Zeit. Unser Oktoberfest ist verzögert worden durch den Virus und das machen wir jetzt am Wochenende. In etwas kleinerer. Und der Matthias singt immer oder spielt auch. Ja, ja. Und diesmal machen wir es ein bisschen halt distanzierter. Wir haben einige Reservierungen für große Tische, die können dann zusammensitzen, aber ansonsten der Biergarten ist groß, das heißt, wir tun ihn nicht so. Auf 75. Ja, 75 ist schon eine gute Zahl. Also das ist auch mit Distanz. Ich sehe, die Tische stehen schön weit auseinander. Also das muss man auch den Leuten sagen. Ja, und dann herinnen tun wir auch. Distanziert, wer gerne möchte. Es ist hohe Decken und es ist gut gemacht. Ja, und etwas, was ich tue, ist, nachdem der Virus hauptsächlich über die Luft transferiert wird, ist sehr wichtig, dass die Luft umgewälzt wird. Und in Florida hat jedes Haus Klimaanlagen. Ja. Was ich gemacht habe, ist, ich habe den Fan von Automatic zu On. Also unsere Fans laufen ununterbrochen 24 Stunden. Ja. Und dann, wie du siehst, wir haben UV-Lichter. Aha. die jetzt einen Ozongenerator. Über Nacht wird das genugt. So mit Ozon, dass man kaum hereingehen kann. Also es ist, die Luft wird gereinigt. Und da geht natürlich das Ozon wieder durch die Luftfilter durch und tötet ab in Keime. Und das ist aber nicht Pflicht in Florida? Nicht das Pflicht. Alles das mache ich machen, mit meiner chemischen Background. Ja. Habe ich sofort gewusst, das muss ich machen, weil die Übertragung, hat man von Anfang an gewusst, ist sehr, natürlich über Hände, nicht gewaschene Hände, aber hauptsächlich, wenn geschlossene Räume sind, die keine Lüftung haben, bleibt das Aerosol für stundenlang in der Luft. Und da wollten wir sicher gehen, dass wir so gut wie möglich. Und dadurch ist die Luft wunderbar bei dir? Und auch die Menschen freuen sich, also die wissen das auch wahrscheinlich. Oder gibt es ja da irgendwie eine Weisung, dass du das in den Leuten erzählst? Oder fragen die auch das? Fragen tun wenige, aber man muss beim Reinkommen muss man Masken tragen, nicht ja, von meiner Anordnung, sondern vom County. Ja. Ja, und die Leute machen das ja, ohne Probleme. Ja. Und sie dann am Tisch platzen, sitzen dann, ja, und ich glaube, es ist ähnlich in Österreich und Deutschland. Ja, da muss man noch die Telefonnummer hinterlassen. Ja. Also das ist keine schlechte Idee, muss ich ehrlich sagen. Dass man für zurückverfolgen kann. Ja, ja, wenn irgendwas wäre, dass man die Leute, den Leuten Bescheid sagen kann. I mean, es ist so, hundertprozentigen Schutz gibt es nicht, aber mit Vorsicht kann man zumindest schauen, dass es so gut wie möglich Übertragungen verhindert werden, bis es halt hoffentlich mal eine Impfung gibt und so weiter. Und das, ich finde das auch sehr interessant, dass du eben aus der Chemie bzw. aus diesem Bereich herkommst, wo man das auch versteht. Und wenn man mit so einer Sache, wenn man ein Restaurant führt, egal wo es ist, dann muss man sich immer mit Hygiene befassen. Ja. Also das ist völliger Blödsinn, wenn die Leute glauben, dass ein Restaurant nicht in erster Linie um Reinlichkeit besorgt ist. Nicht? Es ist natürlich so, ich habe bemerkt, das ist typisch Amerika, dass viele Leute jetzt mit dem Virus ein Geschäft machen wollen und die bieten dann an, einmal in der Woche Reinigungsservice. Das hat überhaupt keinen Sinn für einen Virus. Das ist schön gedacht, das ist mehr als nicht. Besser als nicht, ja. Ja, ja, nein, das stimmt. Also, aber ich meine, es ist schon in Ordnung, wenn also sich auf solche Geschäfte dann gestützt wird. Aber das müsste schon, meinst du, jeden Tag sein. Ja. Das will jede ja, Stunde. Und wichtig, mit Klimaanlagen wie in Florida, ja, wenn die Filter nicht gereinigt werden, ja, ausgetauscht werden öfter, ja, dann bringt man das in den Umlauf nachher wieder. Und deswegen haben wir eben überall UV-Lichter, die ganze Nacht laufen die und umwälzen die nicht gekühlte Luft durch die Filter. Und ja, also das ist bis jetzt das, wie soll ich sagen, das macht am meisten Sinn. Ja. Und das ist das ein Lokal, was ich, ich bin auch in kein Lokal gekommen, wo das alles ist. Also und es war nicht so teuer. Ich habe das selber aus Hongkong importiert. Ja. Da habe ich um 400-500 Dollar bin ich vollkommen ausgerüstet. Mit diesen Ozonsachen. Ja, Ozon und UV. Und UV. Also da sollte man die Leute mal zu mir schicken. Ja. auch die anderen. Du kannst ja hier durchschauen, das ist ja normal schlecht für die Augen, aber UV-Licht geht nicht durch Glas durch, aha, durch das dicke. Ah, das ist jetzt erzeugt es hinter der Scheibe. Auch, wo die Kessel stehen, wo die, und da kommt aber die Luft heraus hier mit leichtem Ozon am Tag. Ja. In der Nacht wird hier, in der Nacht kannst du gar nicht hereingehen, so ja, beißend ist das. Ja. Und Ozon ist immer interessant, weil das riecht man nach Regen. Also, ja, ja. Dann ist das ein Geruch, den man kennen müsste. Ja, ja, bei uns riecht es dann wie die Sintflut. Ah ja, sagt man. Oh ja, also so weit war ich noch nicht. So, diese Erfahrung habe ich noch nicht gemacht. Also Franz, ich finde das ganz toll. Ich finde es wunderbar, dass du so lange schon im Geschäft bist und ein guter Geheimtipp warst und bist immer noch für viele. Und jetzt müssen wir mal zusehen, dass das vielleicht nicht mehr ein Geheimtipp ist, ja, sondern dass es wirklich jeder weiß. Und vor allem, wo ich im Moment auch viele Sachen draußen suche, die mir selber Spaß machen, kam das wie gerufen, dass wir uns wieder getroffen haben. Ja, und, über das Facebook eigentlich. Über Facebook und aber auch über, dass man sich schlau macht einfach Zeit. Dass jeder versucht, ich versuche immer den anderen etwas Neues zu zeigen. Und das ist vor allem die Dinge, von denen ich überzeugt bin. Und vor allem Passion für einen Beruf, den du hast. Also eine Passion zu haben und eine Liebe zu haben zu einem Metier, das ist nicht mehr so oft. Ja. Viele Leute wissen nicht, was sie mit sich machen wollen im Leben. Und wenn man eine Tradition weiterführt in der Familie, egal in welchem Teil der Welt, ist das ganz fantastisch. Jetzt muss ich noch fragen, gibt es in Südamerika immer noch diese Brauerei oder hat sich das ausgebraut? Ich glaube, das hat sich ausgebraut. Es war vor 2 Jahren noch eine Brauerei dort und momentan weiß ich nicht mehr. Ja, schade. Das wurde schon verkauft vor, aber vor 10 Jahren. Ja. So ich ab und zu schaue ich im Internet, was ist es noch dort und so. Ja. Ja, wie man nach alten Klassenkameraden sucht. Genau. Habe ich gerade gemacht vorige Woche. Also ich wollte auch mal ein Klassentreffen machen übers Internet, weil ich gedacht habe, hey, wir kommen eh nicht zusammen. Also wir waren 100 Schüler, die aus aller Welt kamen. Und vielleicht findet man sich dann im Internet wieder. So ist es. Und hier wünsche ich, dass sich viele für das interessieren, was du machst und vor allem auch physisch und hier am Tisch bleiben. Also hier mit einem Schnitzel und einem guten Bier. Ja, danke dir. Ja, danke schön. Ich darf mich noch einmal ganz herzlich bedanken für das schöne Essen dort und für das gute Trinken. Was habe ich alles probiert und Interessantes gefunden und wiedergefunden? Und wir wünschen Ihnen viel Spaß, wenn Sie dorthin finden, zu Franz Rothschadl, dem Bierbraumeister, der mit Ihnen fachsimpelt, wenn Sie Bierspezialist sind. Da gibt's ja sehr viele, die inzwischen in Häusern brauen, die Kleinbrauereien, die Familienbrauereien. Und bei ihm werden ganz interessante Gespräche dann wach. Und er nimmt sich Zeit für seine Leute. Er wandert von Tisch zu Tisch, wenn dann ein spezieller Kunde vorbeischaut. Und manchmal sind es auch Leute, die bis aus New Hampshire bis runter zu ihm finden nach Palm Harbor. So, und ich darf Ihnen eine schöne Woche wünschen, einen schönen Sonntag und seien Sie nett zueinander, wie Kollegin Stevie immer sagte. Tschüss, ciao, auf Wiederhören, bye bye. An Mikrofon war Susanne Nielsen wie immer und an der Technik Bill Davidson, unser Produzent, der sich auch auf so einen Besuch freut. Die ganzen Biergärten abklappern in der Gegend, das hatten wir uns vorgenommen für diesen Herbst. Oktober ist ein Monat, wo es wunderschön ist in Florida. Kommen Sie mal vorbei. Tschüss! Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com. Neu, neu, neu. Lesen Sie gerne? Literaturecke mit Christine, Britta und Co. Ich empfehle Ihnen unsere neue Literaturecke. Eine Liste mit Buchempfehlungen von Christine, Britta und anderen Freundinnen. Jede Woche neu in unserem Blog. Machen Sie mit. Schreiben Sie uns zu Ihrem Lieblingsbuch, Bücher und anderes zu gewinnen. Wir freuen uns, wenn Sie bei unserem neuen Buchclub mitmachen. Leser und Leserinnen wie Sie, senden Sie uns Ihre Empfehlungen und sagen Sie uns, was Ihnen daran gefallen hat. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Über Messenger oder direkt auf unserer Facebook-Seite. Wir freuen uns über Ihre Ideen. Ihre Susanne Nielsen.